und darunter auch in altgewohnter Geschwätzigkeit anzudeuten, was demnächst kommen müsse. Es sei dafür gesorgt, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wüchsen, sondern dass von proletarischen Fäusten nun rechtzeitig eingegriffen würde. Und wenige Tage später war auch schon der Tag des Eingriffs da. Eine Versammlung im Münchner Hofbräuhaus-Festsaal, in der ich selber sprechen sollte, war zur endgültigen Auseinandersetzung gewählt worden. Am 4.11.1921 erhielt ich nachmittags zwischen 6 und 7 die ersten positiven Nachrichten, dass die Versammlung unbedingt gesprengt werden würde und dass man zu diesem Zweck besonders aus einigen roten Betrieben große Arbeitermassen in die Versammlung zu schicken beabsichtige. Einem unglücklichen Zufall war es zuzuschreiben, dass wir diese Verständigung nicht schon früher bekamen. Wir hatten am selben Tag unsere alte ehrwürdige Geschäftsstelle in der Sternecker Gasse in München aufgegeben und waren in eine neue übersiedelt, das heißt, wir waren aus der alten fort, konnten aber in die neue nicht hinein, weil in ihr noch gearbeitet wurde. Da auch das Telefon in der einen abgerissen und in der zweiten noch nicht eingebaut war, sind an diesem Tage eine ganze Anzahl telefonischer Versuche, die beabsichtigte Sprengung uns mitzuteilen, vergeblich gewesen. Dies hatte zur Folge, dass die Versammlung selbst nur durch sehr schwache Ordnertruppen geschützt war. Nur eine zahlenmäßig wenig starke Hundertschaft von ungefähr 46 Köpfen war anwesend, der Alarmapparat aber noch nicht so ausgebaut, um abends im Verlauf von einer Stunde eine ausgiebige Verstärkung herbeizuholen. Dazu kam es noch, dass ja derartige alarmierende Gerüchte schon unzählige Male uns zu Ohren gekommen waren, ohne dass dann irgendetwas Besonderes geschehen war. Der alte Spruch, dass angekündigte Revolutionen meist ausbleiben, hat sich auch bei uns bis dahin noch immer als richtig erwiesen. So geschah auch aus diesem Grunde vielleicht nicht alles, was an dem Tag hätte geschehen können, um mit brutalster Entschlossenheit einer Sprengung entgegenzukommen. Endlich hielten wir den Münchner Hofbräuhaus-Festsaal für eine Sprengung als denkbar ungeeignet. Wir hatten sie mehr für den größten der Säle befürchtet, besonders für den Zirkus. Insofern hat uns dieser Tag eine wertvolle Lehre gegeben. Wir haben später die ganzen Fragen, ich darf schon sagen, in wissenschaftlicher Methodik studiert und sind zu Resultaten gekommen, die zum Teil ebenso unglaublich wie interessant waren und in der Folgezeit für die organisatorische und taktische Leitung unserer Sturmabteilungen von grundlegender Bedeutung wurden. Als ich um 7:45 in die Vorhalle des Hofbräuhauses kam, konnte allerdings ein Zweifel über die vorhandene Absicht nicht mehr bestehen. Der Saal war übervoll und deshalb polizeilich gesperrt. Die Gegner, die sehr früh erschienen waren, befanden sich im Saal und unsere Anhänger zum größten Teil draußen. Die kleine Sturmabteilung erwartete mich in der Vorhalle. Ich ließ die Türen zum großen Saal schließen und hieß dann die 45 oder 46 Mann antreten. Ich habe den Jungs vorgestellt, dass sie wahrscheinlich heute der Bewegung zum ersten Male auf Biegen oder Brechen die Treue halten müssten und dass keiner von uns den Saal verlassen dürfe, außer sie trügen uns als Tote hinaus. Ich würde selbst im Saale bleiben, glaubte nicht, dass mich auch nur einer von ihnen verlassen würde, erblickte ich aber selber einen, der sich als Feigling erweise, so würde ich ihm persönlich die Binde herunterreißen und das Abzeichen fortnehmen. Dann forderte ich sie auf, beim geringsten Versuch der Sprengung augenblicklich vorzugehen und dessen eingedenk zu sein, dass man am besten sich verteidigt, indem man selbst angreift. Ein dreifaches Heil, das dieses Mal rauer und heiserer klang als sonst, war die Antwort. Dann ging ich in den Saal hinein und konnte nun mit eigenen Augen die Lage überblicken. Sie saßen dick herinnen und suchten mich schon mit den Augen zu durchbohren. Zahllose Gesichter waren mit verbissenem Hass mir zugewandt, während andere wieder unter höhnischen Grimassen sehr eindeutige Zurufe losließen. Man würde heute Schluss mit uns machen. Wir sollten auf unsere Gedärme Acht geben. Man würde uns das Maul endgültig verstopfen. Und was es solcher schöner Redensarten sonst noch gab, sie waren sich ihrer Übermacht bewusst und fühlten sich danach. Dennoch konnte die Versammlung eröffnet werden und ich begann zu sprechen. Ich stand im Hofbräuhaus-Festsaal immer an einer der Längsfronten des Saales und mein Podium war ein Biertisch. Ich befand mich also eigentlich mitten unter den Leuten. Vielleicht trug dieser Umstand dazu bei, um gerade in diesem Saale immer eine Stimmung entstehen zu lassen, wie ich sie sonst an keiner Stelle ähnlich wiedergefunden habe. Vor mir, besonders links vor mir, saßen und standen lauter Gegner. Es waren durchaus robuste Männer und Burschen, zu einem großen Teil aus der Maffei-Fabrik von Kustermann, aus den Isaria-Zählerwerken und so weiter. Der linken Saalwand entlang hatten sie sich bereits ganz dicht bis an meinen Tisch vorgeschoben und begannen nun Maßkrüge zu sammeln, das heißt, sie bestellten immer wieder Bier und stellten die ausgetrunkenen Krüge unter den Tisch. Ganze Batterien entstanden so und es hätte mich Wunder genommen, wenn die Sache heute wieder gut ausgegangen wäre. Nach ungefähr 1,5 Stunden, so lange konnte ich trotz aller Zwischenrufe sprechen, war es fast so, als ob ich Herr der Lage würde. Die Führer der Sprengtrupps schienen dies selbst auch zu fühlen, denn sie wurden immer unruhiger, gingen öfters hinaus, kamen wieder herein und redeten sichtlich nervös auf ihre Leute ein. Ein psychologischer kleiner Fehler, den ich in der Abwehr eines Zwischenrufes beging und der mir kaum, dass ich das Wort aus dem Munde hatte, selbst zum Bewusstsein kam, gab das Signal zum Losschlagen. Ein paar zornige Zwischenrufe und ein Mann sprang plötzlich auf einen Stuhl und brüllte in den Saal hinein: »Freiheit!« Auf welches Signal hin die Freiheitskämpfer mit ihrer Arbeit begannen. In wenigen Sekunden war der ganze Raum erfüllt von einer brüllenden und schreienden Menschenmenge. Über sie, Haubitzenschüssen ähnlich, unzählige Maßkrüge flogen, dazwischen das Krachen von Stuhlbeinen, das Zerplatschen der Krüge, Gröhlen und Johlen und Aufschreien. Es war ein blödsinniger Spektakel. Ich blieb auf meinem Platz stehen und konnte beobachten, wie restlos meine Jungs ihre Pflicht erfüllten. Da hätte ich eine bürgerliche Versammlung sehen wollen. Der Tanz hatte noch nicht begonnen, als auch schon meine Sturmtruppler, denn so hießen sie von diesem Tage an, angriffen. Wie Wölfe stürzten sie in Rudeln von 8 oder 10 immer wieder auf ihre Gegner los und begannen sie nach und nach tatsächlich aus dem Saale zu dreschen. Schon nach 5 Minuten sah ich kaum mehr einen von ihnen, der nicht schon blutüberströmt gewesen wäre. Wie viele habe ich damals erst so recht kennengelernt. An der Spitze meinen braven Maurice, meinen heutigen Privatsekretär Hess und viele andere, die selbst schon schwer verletzt immer wieder angriffen, solange sie sich nur auf den Beinen halten konnten. 20 Minuten lang dauerte der Höllenlärm. Dann aber waren die Gegner, die vielleicht 700 und 800 Mann zählen mochten, von meinen nicht einmal 50 Mann zum größten Teil aus dem Saal geschlagen und die Treppen hinuntergejagt. Nur in der linken rückwärtigen Saalecke hielt sich noch ein großer Haufen und leistete erbitterten Widerstand. Da fielen plötzlich vom Saaleingang zum Podium her 2 Pistolenschüsse. Und nun ging eine wilde Knallerei los. Fast jubelte einem doch wieder das Herz angesichts solcher Auffrischung alter Kriegserlebnisse. Wer schoss, ließ sich von da an nicht mehr unterscheiden. Nur das eine konnte man feststellen, dass von dem Augenblick an sich die Wut meiner blutenden Jungs noch mächtig gesteigert hatte und endlich die letzten Störer überwältigt aus dem Saal hinausgetrieben wurden. Es war ungefähr 25 Minuten vergangen, der Saal selbst sah aus, als ob eine Granate eingeschlagen hätte. Viele meiner Anhänger wurden gerade verbunden, andere mussten weggefahren werden, allein wir waren die Herren der Lage geblieben. Hermann Esser, der an diesem Abend die Versammlungsleitung übernommen hatte, erklärte: »Die Versammlung geht weiter, das Wort hat der Referent.« Und ich sprach dann wieder. Nachdem wir die Versammlung selbst schon geschlossen hatten, kam plötzlich ein aufgeregter Polizeileutnant hereingestürzt und krähte mit wild fuchtelnden Armen in den Saal hinein: »Die Versammlung ist aufgelöst!« Unwillkürlich musste ich über diesen Nachzügler der Ereignisse lachen. Echt polizeiliche Wichtigtuerei. Je kleiner sie sind, umso größer müssen sie wenigstens scheinen. Wir hatten an dem Abend wirklich viel gelernt. Und auch unsere Gegner haben die Lehre, die sie ihrerseits empfangen haben, nicht mehr vergessen. Bis zum Herbst 1923 hat uns seitdem die Münchner Post keine Fäuste des Proletariats mehr angekündigt.